Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Und das bedeutet ja, dass ihr mich anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über welches Thema. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Und die ersten Anrufe heute Nacht, die heißen Saskia und Thomas. Beide sind irgendwie an der Strippe. Wen habe ich zuerst? Hallo? Hallo, hier ist Saskia. Saskia, du bist 28 und der Thomas ist 31. Ganz genau, Domian. Ich grüße euch. Um was geht's? Mein Thema heute ist unglückliche Liebe, würde ich sagen, ja. Mhm. Ich hoffe nicht mit dem Thomas, der bei dir sitzt. Nein, nicht wirklich. Nein. Was steckt dahinter, hinter dem Thema unglückliche Liebe bei dir? Also ganz kurz und bündig. Ich habe letztes Jahr einen Mann kennengelernt. Und zwar am Telefon. Das ist ganz interessant gewesen, war zu der Zeit in einer Beziehung. Ja. Und da war ich sehr unglücklich, auch mal wieder. Und dann habe ich ihn kennengelernt und... Erklär mir mal eben, wie du ihn am Telefon kennengelernt hast. In welchem Zusammenhang? Aus einer Line oder wie? Ja, genau. Aha. Aus einer normalen Sexline oder... Nee, eine ganz normale Telefonline, wo man halt mehrere Leute kennenlernt. So ein Telefontreff, sowas. Genau. Ja, du hast ihn kennengelernt, ja. Ja, und ich habe mich also irgendwie am Telefon so ein bisschen geflüchtet und habe irgendwie versucht, einen anderen Mann kennenzulernen. Ja. Ich bin super aufgeregt, Domian. Macht überhaupt gar nichts. Es vergeht gleich. Ich sag's dir. Okay. Also, du hast Telefon jemanden kennengelernt, obwohl du in einer Beziehung warst. Ganz genau. Wie ging's dann weiter? Also muss dazu sagen, ich war davor sehr krank, ich habe das dann überstanden und seitdem habe ich so den Eindruck gehabt, bin ich irgendwie so ein bisschen ausgetickt. Mhm. Was war das für eine Krankheit? Eine schwere Krankheit? Ja, also ja, in dem Sinne schon, ich hatte Krebs. Ja. Und irgendwie war ich mit meinem damaligen 5 Jahre zusammen. Ja. Und ja, wie gesagt, dann habe ich immer wieder gemerkt, ich telefoniere ohne Ende, lerne ganz viele tolle Menschen kennen. Mhm. Und habe, wie gesagt, den Marc damals kennengelernt, ja, mit dem ich ein Jahr zusammen war. Ja. Und der hat mich also seelisch so fertig gemacht, mhm, dass ich also finanziell wie seelisch total am Boden bin. Mhm. Also du hast dich dann von deiner Beziehung damals getrennt und bist mit diesem Marc, den du über Telefon kennengelernt hast, zusammengekommen. Mit dem damaligen, jetzt der Thomas. Das ist komisch, ne? Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also du warst damals mit jemandem zusammen. Dann hast du telefoniert, hast jemanden Neuen kennengelernt. Genau. Der Neue hieß wie? Marc. Der hieß Marc. Genau. Mit dem bist du jetzt aber nicht mehr zusammen. Nee, das nicht mehr. Hast dich dann auch von deiner alten Beziehung getrennt? Genau. Ja. Und dieser Marc hat dich seelisch und überhaupt sehr fertig gemacht. Richtig. Jetzt gibt es aber auch diesen Thomas. Das ist dein neuer Freund, oder wie? Kann man so nicht sagen. Also wir verstehen uns sehr gut und es ist natürlich mehr. Ja. Aber ich bin mir halt nicht sicher, weil ich halt noch an den Marc sehr hänge und ja, ich weiß das auch, dass er, also der Marc, sehr an mir hängt, aber ja, wir können einfach nicht miteinander. Der Marc und du. Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, mein Thema ist unglückliche Liebesbeziehung. Richtig. Mhm. Wie meinst du das genau? Insofern, dass du jetzt da einen neuen Menschen um dich herum hast, namens Thomas, mit dem es aber nicht so richtig in die Gänge kommt oder es ist noch nicht so ganz nah und du nicht loslassen kannst von dem alten Marc, meinst du das so? Genau. Ja. Ganz aber genau. Du sagtest gerade, dass der dich so fertig gemacht hat. Das ist eigentlich hast du es schlecht dargestellt, also eine schlechte Zeit. Warum kannst du nicht von ihm loskommen? Also ich sag mal, es war natürlich mehr schlecht als recht, aber es waren auch schöne Momente da und das ist eben das Kuriose. Das war sowas von intensiv, dass, das Gute dann in dem Moment, mhm, natürlich der Schlechte überwog, mhm, total, mhm, komplett, aber irgendwie kommen wir beide nicht voneinander los und wenn es wie gesagt gut war, dann war es super intensiv, Domian, ja, und gerade sexuell auch, ganz, ja, extrem. Wie lange bist du jetzt von dem Marc getrennt? Seit, weiß ich nicht, ein paar Tagen. Ach, ein paar Tage erst? Ja, ja. Wie lange ist Thomas jetzt in deinem Leben? Also kennen tue ich ihn schon etwas länger. Mhm. Auch schon fast knapp ein Jahr, aber so richtig gesehen das erste Mal vor ein paar Wochen. Ja. Und ja. Wie ist denn das Interesse von Thomas zu dir? Ist er in dich verliebt? Ich gebe ihn dir mal durch. Gerne, ja. Moment mal. Jetzt wollen wir in die Sache mal ein bisschen Klärung reinbringen. Hey, hallo, ist der Thomas. Hallo Thomas. Hi. Also so grob ist jetzt alles rübergekommen, was Saskia erzählt hast. Mir ist aber noch nicht deine Rolle richtig klar. Ja. Du bist ein Freund von Saskia, schon eine ganze Weile gewesen. Ja. Welche Empfindung hast du für sie jetzt? Also meine Empfindungen sind einfach so, also durch auch meine Beziehung, die ich hatte, was ich gespürt habe, wo es ganz intensiv war. Das hatte ich nur in einer gewissen Zeit in einer Beziehung. Ja. Ich habe sie kennengelernt, nicht als zerbrechlichen Menschen oder so, sondern generell wie sie, ihre Art, wie sie halt mit mir umgeht. Wie Saskia jetzt? Oder eine Beziehung? Nee, mit Saskia. Mit Saskia, ja. Und also ich bin total verknallt. Ich weiß ganz genau, also für mich ist es einfach so, dass ich Angst habe, dass ich diesen Charakter habe, den sie sich von ihrem Dirk noch wünscht. Und dadurch mich auch, ja, so die Nähe auch geben kann. Also da habe ich tierisch Angst vor, ne? Mark heißt der andere, ne? Der andere heißt Mark, ja. Ja. Das heißt, dass also die Trennung ist zwar da, aber ja, halt dieses Abhängige und das Liebe, was ich halt verkörpere oder so, dass sie das sich immer noch von ihm wünscht. Nun ist ja auch gerade erst ein paar Tage, ne, hat sie gesagt, von ihm getrennt. Ja. Wie nah seid ihr euch denn schon gekommen jetzt? Das ist ja alles noch super frisch und neu. Also auf jeden Fall ist es von vornherein intensiv gewesen. Auch, wie gesagt, telefonisch war das gewesen. Habt ihr schon miteinander geschlafen? Wir haben auch schon miteinander geschlafen, ja. So, aber es war kein Sex, also es war einfach nur, also es hat irgendwie uns dazu gebracht. So dieses Liebe, was sie irgendwie wollte, sich gewünscht hatte, das habe ich halt in mir, aber nicht wegen einer Rolle oder weil ich hier ein System spiele oder keine Ahnung. Nicht zu abstrakt. Ihr habt miteinander geschlafen, aber hattet keinen Sex. Doch, wir haben, doch. Wir haben Liebe gemacht. Sagen wir mal so, wir haben Liebe. Achso, weil du gerade gesagt hast, wir hatten keinen Sex. Doch. Ja. Ja, Mensch, das, was ich jetzt eigentlich so spontan denke, ist, dass die ganze Sache mit der Trennung von Saskia und ihrem Mark und dieser verwickelten Beziehung noch sehr frisch ist. Und dass ihr beide ja nur auch wirklich erstmal ein bisschen Zeit braucht, um euch aneinander zu gewöhnen und um vielleicht auch eine Chance euch gegenseitig geben zu können. Wie lange liegt das bei dir zurück, dass du dich getrennt hast von deiner Freundin? Das ist jetzt knapp 2 Jahre, ja. 2 Jahre, ja, gut, dann bist du schon länger Single. Ja. Deine Sorge ist, dass sie, ich drücke es jetzt mal eher ein bisschen profaner aus, dass sie letztendlich nicht loslassen kann von Marc und dass sie viele Dinge projiziert von Marc auf dich. Ganz genau. Ja. Aber Thomas, da würde ich jetzt wirklich erstmal sagen, lass mal die Zeit etwas arbeiten und beschäftigt euch richtig miteinander. Ja. Und ich würde sagen, erst nach einem Monat oder so, oder vielleicht noch länger, kann man noch detaillierter beraten, was zu tun ist, wenn es dann nicht funktioniert. Lasst euch jetzt nicht auffressen von diesen Ängsten, von diesen Berührungsängsten. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also macht erstmal, geht erstmal aufeinander zu. So sehe ich das ja auch. Ja. Einfach nur, dass ich merke, ich bin in gewissen Situationen sehr hilflos, ne? Ja. Wenn ich ihr halt auch zeigen möchte, dass ich sie tierisch gerne habe. Zeig's ja einfach. Geht nicht zu verkopft daran, geht auch nicht zu theoretisch daran. Handelt einfach, finde ich. Das ist wichtig. Ja. Gibst du mir die Saskia nochmal? Ja, okay, danke. Alles Gute, Thomas. Alles klar. Tschüss. Ja, hallo. Hast du mitgehört, Saskia? Ja, so. Ja. Also das ist wirklich mein jetzt erstmal mein Ratschlag für euch, dass ihr euch erstmal ausprobiert. Ja, das tun wir ja schon. Also wir hatten auch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar hatten wir uns jeder Papier und Stift gegriffen und haben halt unsere Gefühle, Emotionen halt dann nochmal aufgeschrieben. Ja. Und das dann halt zusammen verglichen oder vielmehr halt eher dann mein Schreiben und ich sein Schreiben. Ja. Das war schon ganz hilfreich. Das finde ich auch gut. Jetzt macht mal so weiter, schreibt weniger auf, tut noch ein bisschen mehr, so gegenseitig euch Gutes an. Und dann, wie gesagt, so nach ein paar Monaten kann man das erstmal dann vielleicht nochmal genauer besprechen. Oder nach einem Monat. So lange sagt der Thomas. Ich versuche das, ja. Also, ich wünsche euch beiden jetzt beim Experimentieren mit euch alles Gute und hoffe, dass ihr es hinbekommt. Na, du bist der Hammer, Domian. Das ist ja nett von dir, dass du sagst. Okay. Tschüss, Saskia. Tschüss. Ihr Lieben, ich habe Post bekommen, viele Faxe gestern zur gestrigen Sendung. Wir hatten ja das Thema Autos und da möchte ich euch ein paar Faxe vorlesen. Annette aus Niedersachsen hat geschrieben, ich bin 30 Jahre alt und mein absolutes Traumauto ist der Ford Mustang. Nach 8 Jahren Sparen habe ich mir vor Weihnachten endlich einen kaufen können. Domian, und du wirst es nicht glauben, aber seitdem habe ich überhaupt keinen Blick mehr für Männer. Alles dreht sich bei mir nur noch um meinen Ford. Mal sehen, wie lange das anhält. Tim aus Aschaffenburg schreibt, hi Domian, scheinst ja auch ein ziemlicher Autonarr zu sein. Frage, was für ein Auto fährst du? Und zweite Frage, was ist dein Traumauto? Also im Moment fahre ich überhaupt kein Auto. Und als Traumauto würde ich nennen die Mercedes G-Klasse, dieser alte Mercedes Geländewagen. Oder so einen schönen fetten Defender Geländewagen. Ralf aus Braunschweig, lieber Domian, das war ja eine coole Sendung gestern zum Thema Autos. Interessant, was die Leute so erzählten und natürlich auch erschütternd. Wenn man sich ausmalt, dass Autos wohl die schlimmsten Todesmaschinen sind, die es zurzeit auf der Welt gibt. Statement von Ralf aus Braunschweig. Dann schreibt Rüdiger aus Marl, guten Morgen Domian. Ich fand deine Äußerung gestern in der Sendung, dass es auf allen deutschen Autobahnen ein Tempolimit von 130 geben sollte, völlig schwachsinnig. Es gab mal einen Slogan, freie Fahrt für freie Bürger. Und genauso sehe ich das auch. Ich will mir in Sachen Geschwindigkeit von Politikern keine Vorschriften machen lassen. Beste Grüße, Rüdiger. Und noch ein Fax von Tobias aus Berlin, der schreibt, ich habe meinen besten Freund durch einen Raser auf der Autobahn verloren. Raser sind für mich potenzielle Mörder. Warum tut die Politik nichts dagegen? Ich glaube, dass die Autolobby in Deutschland so stark ist, dass man Hunderte und Aberhunderte Tote hinnimmt, nur damit die Autokonzerne noch mehr Kohle absahnen können. Das war eine Rückmeldung und Rückmeldungen zur gestrigen Sendung Autos. Heute haben wir eine Freitemennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt ist der Hans dran. Hier ist er, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Hallo Hans. Also, ich bin erstmal unheimlich nervös. Ne? Das macht mein nichts. Thema ist so, ich nenne es mal die Lücken in meinem Kopf. Die Lücke in deinem Kopf? Ja. Was heißt das genau? Du weißt mir sicher, wie das ist, wenn man mal irgendwas vergisst. Ja, klar. Das fängt an so, wenn man jemanden kennengelernt hat, kennt ihn noch nicht lange, hat den Namen vergessen oder sowas. Ne? Bei mir ist das aber etwas anders. Ich habe das Problem schon ungefähr, also über 15 Jahre, wo es mir bewusst ist. Ne? Und zwar ist es so, dass ich teilweise Namen von Menschen, Personen oder Gegenstände zeitweilig vergesse. Mhm, manchmal nur für Stunden, manchmal für Tage oder sogar Wochen. Manchmal auch für immer? Nein, das ist bisher nicht vorgekommen. Also irgendwann kommt es dann wieder? Irgendwann kommt es dann wieder. Bringt dich dann wahrscheinlich auch immer wieder in peinliche Situationen? Mega peinliche Situationen. Mhm. Weil es, also ein Beispiel, die bleiben so in Erinnerung, komischerweise, weil man könnte in der Erde versinken und vor allen Dingen, man ist von sich selbst enttäuscht. Ja. Also ich gehe in eine Bäckerei, will mir eine Nussecke kaufen, gucke so in die Auslage, jetzt waren die Sachen nicht beschriftet, sondern nur die Preise davor. Ja. Dann fragt die Verkäuferin mich, was hätten sie denn gerne? Ja, und dann zeige ich drauf, dann war das Wort Nussecke weg. Ja, verstehe. Ja. Das kann sich, also meistens ist es so, dann sagt man mir immer, es würde am Stress liegen oder es würde jedem mal passieren. Könnte mir auch vorstellen, dass es super peinlich ist. Das geht ja noch, da kann man ja sagen, ja, ich hätte gerne da vorne dieses. Aber wenn du vielleicht auf einen guten Bekannten oder einen Arbeitskollegen triffst oder so, den du nur vielleicht seit 10 Jahren kennst und dann fällt dir der Name nicht ein. Ja, ja, das ist mir auch passiert. Ich habe in einer großen TV-Abteilung gearbeitet, da war es schon schwer genug, diesen Fehler zu verstecken. Ne? Ja. Aber es kam dann auch schon vor, dass, ich sag mal, es kommt jemand so nach dem Motto, bitte geben Sie mir mal Ihren Unix-Spezialisten rüber. Ne? Mhm. Dann ist das ein Kollege, mit dem ich seit 15 Jahren per Du bin, ne? Mit dem ich Tag ein, Tag aus mehr Zeit wie mit meiner Familie verbracht habe und ich kenne seinen Vornamen nicht mehr. Ja. Du arbeitest in was für einem Gewerbe? DV, also ich sag mal, war ein Rechenzentrum. In einem Rechenzentrum? Ja. Seit 15 Jahren schon. Bist du medizinisch untersucht worden, behandelt worden? Ja, ich bin vor über 10 Jahren, habe ich mich untersucht. Also ich bin jetzt kein Mediziner, ich kann all diese Fachbegriffe natürlich nicht so exakt wiederholen. Musst ja auch nicht, nur so grob die Ergebnisse dessen sagen, was die... Tomografie und Röntgenbilder und Also die haben von der Haarspitze bis zum Zehennageln alles durchleuchtet und durchgeguckt und ich habe auch immer wieder meine Symptome und was es ist geschildert, aber sie ist dann immer nur, es wäre halt, ich hätte zu viel Stress. Hast du zu viel Stress? Nein. Also ich bin jetzt, ich sag mal, ich wurde wegrationalisiert und seit 6 Monaten bin ich praktisch arbeitslos, ne? Mhm. Und ich habe überhaupt gar keinen Stress. Und es passiert natürlich auch, wenn ich mich, sag ich mal, sauwohl fühle. Mhm. Es ist schon vorgekommen, ich habe 2 Töchter, die eine ist jetzt 14, die andere ist 4. Und es ist schon vorgekommen, dass die 14-Jährige zu mir kam, sagte, Papa, hier dies und jenes, ich brauche mal was von dir. Mhm. Und dreht sich rum, geht wieder den Flur entlang und dann wollte ich ihr sagen, sie soll noch mal zu mir kommen. Mhm. Und ich wusste den Namen nicht mehr. Von der eigenen Tochter? Ja. Mhm. Ich würde in Angst und Schrecken verfallen, wenn mir sowas passieren würde. Ja, natürlich. Weil ich dann denken würde, vielleicht hast du irgendeine sehr schwere Erkrankung, die so anfängt. Ne? Es gibt ja viele, viele Gehirnerkrankungen, die in den Anfängen so sind. Aber wenn du so durchgecheckt worden bist, wird man das ja wahrscheinlich alles ausprobiert und getestet haben, ob du dererlei Krankheiten hast. Aber du scheinst sie nicht zu haben. Ja, ich vermute ganz einfach, dass sie selber nicht wissen, was es sein könnte. Hm. Hast du denn den Eindruck, dass im Laufe der 15 Jahre das schlimmer geworden ist oder stagniert es? Ich würde mal sagen, es ist gleichbleibend boshaft geblieben. Gleichbleibend boshaft. Es ist so, als wenn, ich habe mal gesagt, es ist, als wenn man sämtliche Wörter, die man in seinem Leben benutzt, inklusive Namen, Gegenstände, allem, wie ein Baukasten und so boshafterweise wird mir nur wieder ein Baustein rausgenommen und ich kann es nicht sagen. Meine Frau hat sich daran gewöhnt, wenn wir abends vorm Fernseher sitzen, dann sage ich nicht, gib mir mal, was weiß ich, den Salat rüber, dann sage ich, gib mir mal die Schale rüber. Weil in dem Moment, ich weiß, wo der Salat wächst oder Zucker. Ich weiß, Zucker wird aus Zuckerrüben gewonnen. Ich weiß einfach alles darüber. Nur ich weiß, denn der Begriff, einfach nur der Begriff Zucker, der Zusammenhang mit dem Bild und mit dem Wort ist nicht mehr da. Ja. Ich bin überhaupt nicht informiert über den Krankheitsverlauf und letztendlich das Krankheitsbild von Alzheimer-Erkrankungen. Ja. Weil eine profane Information ist, dass das auch solche Anfänge hat. Bist du schon drauf untersucht worden? Bin ich auch immer und immer wieder darauf hingewiesen worden. Aber es sieht ja so aus, dass ich absolut keine Aussätze habe in dem Sinne, dass ich irgendwie zeitweilig weggetreten wäre oder mich an irgendetwas nicht mehr dran erinnern kann oder dass ich überhaupt irgendwelche, ich sag mal, Defizite hätte, sondern es fehlen mir ganz einfach nur die Namen zu einem Gegenstand oder zu einer Person. Mehr nicht. Hans, bist du, das klang alles bisher sehr, sehr somatisch, medizinisch, was du erzählt hast, wie man dich untersucht hat. Bist du auch von einem Psychiater oder einem Psychologen schon mal untersucht worden? Nee, da war ich bisher nicht. Das wäre vielleicht noch ein Weg, dass du dich in dieser Hinsicht auch mal abklopfen lässt, was los ist. Denn das ist ja schon auch irgendeine Beängstigung. Es macht einen auch unsicher. Ja, denn ich habe ja auch Gehirnspezialisten meinen Fall geschildert und habe die um Rat gefragt oder ob es irgendetwas gäbe oder neue Erkenntnisse oder ob so ein Fall, wie es bei mir der Fall ist, bekannt wäre oder ob es da noch irgendjemanden gibt oder ob man überhaupt, ja, weil die kamen entweder alle auf Alzheimer, aber das ist es ja nicht. Weil bei mir ist es ja nur ganz einfach so, dass Gegenstände oder Wörter, die man tagtäglich Milliardenmal gehört hat, dass die einfach weg sind. Dass ich etwas sehe, wie einen Stuhl oder einen Tisch oder so und ich weiß nicht mehr, wie man es nennt. Vor 15 Jahren fing es an. Das ist auch nur so Pi mal Daumen, weil... Das fing schleichend an oder so? Ja, man achtet halt nicht so darauf. Die Zeit geht so unheimlich schnell vorbei und ich sag mal so mit 18, 19, da ist es mir das erste Mal extremer aufgefallen, dass ich da mehr zu kämpfen habe, als jemand, der sagt, Mensch, ich kann mir Namen schlecht machen. Ja. Du hast im Moment das Gefühl, in der Sackgasse zu sein. Du warst bei vielen Medizinern und man findet nichts und man lässt dich eigentlich so alleine jetzt damit. Ja, nicht nur das. Man kann auch damit normalerweise großartig, man kann sich auch keinem anvertrauen, weil es stößt nur auf Unverständnis. Es wird einem nicht geglaubt. Es wird immer nur, ja, das ist Stress, passiert mir halt auch nochmal. Aber, so, umso besser, dass du angerufen hast. Umso besser, dass du das geschildert hast, wie es dir geht. Ich verbinde das jetzt mal mit der Hoffnung, dass uns jemand zugehört hat aus dem medizinischen Bereich, der vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Denn wie gesagt, ich will noch mal ganz klarstellen, dass ich auf keinen Fall irgendwie geistig wegtrete oder mich auf einmal zeitlich in einem anderen Abschnitt im Leben befinde. Ja. Es ist also wirklich nur so, als würde man mir das Wort aus meinem Vokabular für eine Zeit lang rausschneiden. Ja. Als wenn ich es noch nie gehört hätte. Also wenn ich das erste Mal eine Tomate sehe und es muss mir jemand sagen, das Ding heißt Tomate. Ja. Ja. Obwohl ich es kenne. Ja, ich glaube, es ist klar. Und ich glaube, dass jemand, der sich hiermit auskennt, das jetzt auch kapiert hat, nachdem du das so eingehend jetzt geschildert hast. Also, meine Bitte, wenn jemand eine Idee hat, wie man Hans vielleicht helfen könnte, wo es einen Spezialisten gibt, der sich damit auskennt, oder wer vielleicht sogar etwas Ähnliches hat, und eigene Erfahrungen im medizinischen Bereich gemacht hat, schreibt uns bitte oder faxt uns. Faxt uns an die 0800 5678 110 oder schreibt einfach an den WDR 1 Live Domian 50 600 Köln. Dann kommt das an und dann würden wir das gerne, würden wir dich informieren und euch in Verbindung bringen, Hans. Oh, das wäre super. Vielleicht klappt's ja. Dann, man zweifelt ja auch langsam an sich selber. Glaube ich. Weil man eigentlich sagt man es noch nicht mal in der eigenen, ja gut, die Eltern wissen's, und dann habe ich mich einmal einem Freund anvertraut, aber dann wird man dann nach zwei Wochen noch veräppelt, weil sie eigentlich ernst nehmen und so, kannst dir vorstellen, wie weh einem das tut. Aber deine Frau geht damit ordentlich um? Ja, sicher, die weiß jetzt, dass wenn ich, jetzt tut mir leid, wenn ich jetzt, ich nehme das Leben so, wie es ist, und wenn ich jetzt weine oder sonst was, wird's ja auch nicht besser, ne? Aber ich sag ganz einfach mal, ich nenne es jetzt einfach so, meine Frau kennt das schon, wie wir abends Tabu spielen. Ja. Dann will ich wieder irgendwas haben und weiß nicht, wie es genannt wird. Ey. Also. Dann bin ich es am Umschreiben. Wenn jemand was weiß, bitte bei uns melden, bitte faxen und schreiben und wir reichen das an Hans weiter. Und ich drücke die Daumen, dass jemand was Interessantes für dich hat, Hans. Das wäre super. Alles Gute. Ach Domian, ich wollte dir noch ganz kurz sagen, super, dass es solche Menschen wie dich gibt. Sehr nett von dir, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Elisabeth, 74 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Elisabeth. Ja, eine Überwindung, Domian. Ich habe die schon so oft, die Sendung alle. Eine Überwindung erfolgt, anzurufen. Aber bis ich mal mich selbst überwunden habe, mich mal selber anzureden. Ist ja auch nicht so einfach. Ja, mein Mann, der ist vor 4 Jahren gestorben. Ja. Der war 63 Jahre, der hatte ich mit 48 Jahren, hatte ich den schon hier gehabt. Das war 1984. Da habe ich den 15 Jahre, habe ich den noch gepflegt, auf die immer gehofft, dass er besser würde, sein Schlaganfall hat ihm auch so mit den Jahren gegeben, dass er wieder ohne, also Rollstuhl, nur also Hilfsmittel wieder laufen konnte. Ja. Aber nachher zum Schluss hat er dann nochmal 2 Schlaganfälle gekriegt. Oh, je, je. Da musste ich den nur in den Rollstuhl fahren. Mhm. Ne? Vor 4 Jahren gestorben. Bitte? Vor 4 Jahren gestorben. Ja. Mhm. Also einen Tag nach meinem Geburtstag, bin Allerheiligen geboren. Mhm. Und am zweiten sagt er zu mir, ich muss mal wieder in eine Zustellung gehen, heute ist allerhand los. Wir waren in eine Zustellung auf der Post. Ne? Mhm. Und er sagte noch zu mir des Morgens, ich hätte Lust, ich weiß nicht, ob du das kennst, Düppelkuchen. Und da sagte ich, ja, kann ich den machen. Ne? Mhm. Aber der Düppelkuchen, noch wieder habe ich ihn gegessen und er lag nur auf der Intensivstation, 84 war das, ne? Und ich konnte gar nichts mehr wiedergeben, ist so aus dem Leben gerissen worden, ne? Vier Jahre ist es jetzt her. 4 Jahre, wo er jetzt gestorben ist. Wie hast du dich jetzt in den 4 Jahren so mit dem Leben arrangiert alleine, geht es? Ja, das kannst du mal sagen, 15 Jahre, ne? Also ich habe ja gar nichts gehabt, ne? Ja. Und jetzt die letzten 4 Jahre, also da verkümmert man, wenn man so alleine ist in der Wohnung, ich habe da draußen so einen Schuss gesetzt noch, immer auf die Hoffnung, ne, dass wir noch lange zusammenbleiben, aber war doch nicht. Könntest du dir denn vorstellen, in deinem Alter nochmal eine neue Beziehung einzugehen? Ach, Bekanntschaft habe ich gedacht, Jürgen. Bitte? Bekanntschaft erstmal, ne? Ja. Vielleicht, weiß man ja nicht, ne? Manche Gefühle sind noch da, ich habe ja jahrelang keine ganz gehabt, ne? Ja, klar. Nun ist es aber auch, es ist ja dann auch schwierig, in dem Alter noch jemanden zu finden oder jemanden zu finden. Ja, bist du so auf der Suche? Bist du aktiv? Oder hast du erstmal gar nichts gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, Jürgen. Aber du das war mir viel zu dumm. Ich habe auch 3 Kinder, erwachsene Kinder, ne? Ja. Und ich meine, wenn ich schon 15 Jahre alleine war und ich habe den, und in 4 Jahren ist er jetzt tot, das kannst du dir vorstellen, ne? Also. Aber die Einsamkeit ist schon da. Einsamkeit ist da, jetzt Weihnachten natürlich war, ne? Ja, aber da warst du doch bei der Familie, oder nicht? Ich war bei den Kindern, ja, aber das war doch nicht so das Gegebene. Ja. Nee. Ja, wahrscheinlich auch viele Abende, wenn man so alleine sitzt, also Wochenende. Ich habe ja, ich hätte noch jemanden gerne, der auch ein bisschen im Garten sich viel interessiert. Ich habe noch einen Garten vorm Haus, ne? Ja. Dann mache ich alles alleine, habe ich so viele Blumen immer im Sommer. Also so eine nette Freundschaft mit einem älteren Herrn wäre durchaus in deinem Sinne. Ja. Ja, aber das ist natürlich... Mein Mann war ja 5 Jahre jünger wie ich, ne? Ja. Aber Der wäre heute ist 68 Jahre alt, ne? Elisabeth, der schneit dir nicht ins Haus. Nee. Da muss man irgendwie suchen. Oder, ja. Oder sich bemerkbar machen. Hier, ich suche. Ja, ich hatte schon mal eine Zeitung nehmen, der wollte mich denn abholen, nehmen, also Heiratsinstitut. Ach so, hat das ja, hast du gemacht hatte schon? Ich schon, ja. Mhm. Und Oberförster, 77 Jahre alt. Ne? Oberförster, und, nicht schlecht. Er wollte mich dann mit nach Koblenz nehmen, in Café, wollte mir Bilder zeigen, ja. Ne? Was mir gefallen tut und so. Und der wollte aber 50 Euro haben schon voraus. Und da habe ich gedacht, ne, du bist ein Abzocker. Nee, so geht's wirklich nicht. Wieder wie 5? Und jetzt habe ich über deine Sendung. Gestern war ja ganz furchtbar, der da ohne Führerschein ja, bei dir. Ja. Ich denke, wenn du so scheiß gern mal in den Finger bist. Ja, ja, ja, nee, also ja. Der kackerte, also sowas, also ist. Gibt es doch, sowas gibt es doch gar nicht, hab ich gedacht. Bist du eigentlich? Wie der das so also frei erzählen kann, ne? Bist du eigentlich irgendwie noch so aktiv in irgendwelchen Gruppen von Senioren, von Älteren? Ach, da gehe ich gar nicht hin. Meine Mutti geht da hin, ich mache viel Handarbeit zu Hause, ja. Ne? Also, Elisabeth, da musst du noch mal anders... Ich wohne ja direkt am Rhein hier, ne, wunderschön, ja. Hier, schön neues und Fachwerkhäuschen. Dann musst du noch mal annoncieren. Also, dann einsamer, weißt du, das ist furchtbar. Ja, ja. Ne, und... Wo wohnst du denn? In welcher Gegend? Sich doch ein bisschen Geborgenheit, ne? In welcher Gegend wohnst du am Rhein? In Boppard, ja. Ach so, ah ja. Recht am Rhein wohne ich, ne? Schön. Aber von Hochwasser habe ich nichts mitgekriegt. Aber Gott sei Dank, ich wohne ja wohl am Rauschenbach hier. Da hatte ich ja schon Bedenken gehabt, dass wieder das Wasser. Ich habe nämlich die Küche direkt nah an der Bach. Ne? Ja. Aber die Kinder sagten schon, Mutti, wenn es so weit ist, dann rufen sie an, wir helfen dir, die Brocken da oben hintragen. Ne? Ich würde sagen, wenn du doch wirklich nochmal einen Herrn kennenlernen möchtest, dass du diesen Schritt mit der Anzeige vielleicht doch nochmal machen solltest. Oder dich in den Zeitungen mal ein bisschen umschaust, wo auch Männer annoncieren. Seriöse Anzeigen natürlich. Naja. Und wenn das so stark ist mit der Einsamkeit, würde ich das schon doch nochmal das ein oder andere Mal ausprobieren. Ja, vielleicht, also ich gehe gerne in den Café und so. So, ne? Dann ist immer nett, wenn man dann einen Gesprächspartner hat. Genau, macht, und vielleicht hast du ja Glück und findest noch jemanden. Das wäre sehr schön, wenn du somit dann vielleicht deine einsamen Stunden loswerden könntest. Ja, dann ist es. Ja. Oder mal so verreisen und so. Genau, ne? Meine Töchter mal schon in Mallorca gewesen. Ne? Ja, ja. Ich meine, die bieten mir ja alles. Ne? Also, aber dennoch wäre es schön, wenn da noch ein Mann wäre. Ja. Ja. Das wäre schön. Aber ich bin auch so ein bisschen schüchtern. Ne? Ach, finde ich überhaupt also ein nicht. Mann, ein Mann so anreden, so. Sicherlich, ich bin wohl, wenn ich im Café sitze und so, ne, darf ich mich neben ihn hinsetzen? Ja, ich sag, bitteschön. Guck mal, wie mutig. Bist du denn da? Ja, Gott, hat dann nette Gespräche, aber dann teilen sich wieder unsere Wege. Ne? Also, Lisa, da kam noch nichts. Ne? Vielleicht aber dann habe ich wieder welche gehabt, die saufen so. Und dann habe ich gesagt, nee, und rauchen. Ich habe meine Haare waschen müssen, wie ich nach Hause kam. Ich habe gedacht, nee, so was die zu rauchen haben, dann bleibst du lieber alleine. Also, wenn er sich nur die Bude verpessen tut vom Rauchen. Okay. Also so möchte ich nicht. Also, pass auf, wenn sich jemand aus dem Kreis, Umkreis Moppert. Da erinnerst du mich so an meinen Schwager, ne? Also wirklich, du könntest ein Bruder sein von meinem Schwager. Darf ich ein Angebot machen? Bitte? Darf ich dir ein Angebot machen? Ja, bitte. Wenn sich ein netter älterer Herr aus dem Umkreis von Boppard bei uns meldet, reichen wir es ganz einfach an dich weiter. Dann kannst du telefonisch entscheiden, ob du dich mit dem treffen willst. Oh, das wäre schön, Jürgen. Ja? Und gucken wir mal weiter. Und wenn sich da irgendwas ergeben sollte, telefonieren wir beide nochmal. Ja, das wäre nett. Okay? Ja. Dann wünsche ich alles Liebe und alles Gute, Elisabeth. Ja, ich liebe deine Sendung. Dankeschön. Und alle schöne Grüße nach Boppard. Danke. Tschüss. Tschö, Jürgen. Das war die Elisabeth, 74 Jahre alt, und jetzt kommt die Stefanie, die ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefanie. Um was geht's denn bei dir? Bei mir ist folgendes Problem, also das Problem, aber ich sag mal so, es ist, ich habe einen Freund seit Samstag und der, also ich bin total verknallt und ist total schön und es ist richtig, weil mein Vater ist vor 12 Wochen gestorben. Und jetzt habe ich endlich mal wieder jemanden, mit dem ich mich anlehnen kann. Und wo hast du den denn am Samstag kennengelernt? Wo und wie? Nee, also kennengelernt habe ich ihn 2 Wochen nach dem Tod von meinem Vater. Ach so, wo? Auf dem Geburtstag von seiner besten Freundin und einer sehr guten Freundin von mir. Mhm. Und da habe ich ihn halt kennengelernt und habe ich dann halt eine ziemlich eklige Art und Weise an den Tag gelegt, damit ich halt keiner auf die Idee kommt, mich anzusprechen, zu fragen, wie es mir denn geht. Da habe ich dann halt brutal, das finde ich total... Ja gut, da standst du, warst ja auch noch sehr in Trauer und im Schock des Todes von deinem Vater. Ich meine, ich bin halt nur hingegangen, um mich ein bisschen abzulenken. Ja. So, jetzt hat es aber am Samstag hat es jetzt gefunkt zwischen euch. Genau, waren wir halt bei ihm abends und dann haben wir halt mit ein paar Leuten nett eingetrunken. Ja. Und dann hat irgendwie im Laufe des Abends hat sich dann irgendwie so ergeben, ne? Man kennt das, ja. Und wie weit ging es denn? Mit Händchen halten, Küsschen? Ja, so, ne? Und dann haben wir halt auch, habe ich auch bei ihm übernachtet. Hey, schon. Ja, aber nur so, also es ist nichts gelaufen und so, ne? Also. Na, immerhin. Damit lasse ich mir auch Zeit, das hat er auch gesagt. Schon in einem Bett zusammengeschlafen? Mhm. Ja, ist doch schon sehr intim. Ja, weil ich einfach dieses gemütliche Kuscheln aneinander und Liebhaben, das brauchte ich einfach und es war auch total schön. Jetzt höre ich aber in dem Ganzen erzählen, irgend so ein dickes Aber im Hintergrund. Ist es auch. Erzähl. Das Aber liegt darin, er war 14 Jahre Neonazi. 14 Jahre Neonazi. 14 Jahre Neonazi und saß auch 9 Jahre im Gefängnis. Wie alt ist er jetzt? 28. 28, hat er aber ganz früh angefangen. 14 Jahre Neonazi. Wie lange im Gefängnis? 9 Jahre. 9 Jahre im Gefängnis? Ja. Wann ist er rausgekommen? Vor 2 Jahren. Wieso kam er ins Gefängnis? Da muss ja was ganz Schlimmes vorgefallen sein. Wenn er hat ja Jugendstrafe so. Der hat Geld geklaut. Also mein angefangen hat die ganze Sache damit, dass seine Mutter einen neuen Mann kennengelernt hat und der war Türke. Mhm. Und jetzt hat er auch einen Bruder, einen Halbbruder von diesem Türken. Mhm. Und dann hat er halt demjenigen Geld geklaut, um 6.000 Mark. Mhm. Und ist dafür halt das erste Mal verurteilt worden, ist ins Heim gekommen. Mhm. Und ist halt, sag ich mal, wirklich abgerutscht, ne? Mhm. Das typische Klischee. Was war denn, ne? Was war die schlimmste Tat, die er begangen hat? Er hat mit zwei Kameraden, wie sie so schön schimpfen, in Familien zusammengeschlagen, fast totgeschlagen. Mhm. Und dafür hat er halt 5,5 Jahre bekommen. Ja, da ist mir jetzt klar, dass die Strafe so ist. Ne? Und hat dann noch einiges andere gemacht, halt verprügelt und so. Und hat halt. Ist immer aufgefallen. Jetzt ist es halt... Jetzt hast du gerade gesagt, er war Neonazi. Ja. Das heißt, er ist es jetzt nicht mehr. Nee, er ist vor 2 Jahren... Mhm. Nee, vor 2 Jahren ist dann seine Sache zur Bewährung aufgesetzt worden. Mhm. Ne? Mhm. Also die Verhandlung halt. Mhm. Und dann ist er vor Gericht aufgestanden und hat gesagt, ich steige aus. Mhm. Hat gesagt, ich mache nicht mehr mit. Mhm. Und ihr könnt mich alle mal, ne? Und das hat er auch durchgehalten bis heute. Das hat er auch durchgehalten. Er hat auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten. Ein ganz anderes Leben angefangen. Er hat halt, Wie kam der Wandel bei ihm? Weil hat er das erklärt? Der Wandel kam in dem Moment, die haben bei uns war so ein Mahnmal, ne? So ein Nachbarort, wo er wohnt. Ein Mahnmal für, ich glaube, irgendwelche Kriegsgefangene oder irgendwas. Mhm. Und da haben die dann, und dann sind die mit 20 Leuten losgestürmt nachts. Mhm. Die hatten so eine Versammlung, halt, die waren alle hingegangen, also mit älteren Leuten, Kindern, Frauen, ne? Mhm. Und wollten halt da, sag ich mal, Kerzen anzünden, wie man es halt so macht. Mhm. Und dann sind die mit über 20 Leuten oder noch mehr sind die dann dahin. Und so haben die ja mit Steinen beschmissen und dann auch mit anderen Sachen auf die Leute losgegangen. Und dann war für ihn der Punkt da, dass er gesehen hat, dass die auch selbst vor alten Leuten und Kindern keinen Rückhalt machen. Mhm. Dass sie selbst da drauf gehen. Und da in dem Moment ist er halt nicht mitgemacht, ist umgedreht und ist abgehauen. Mhm. Das war für ihn so ein Schlüsselerlebnis. Genau, das war dieses Erlebnis, wo er gesagt hat, pass mal auf, bis hier nicht weiter. Da hat das gerade so verstanden, dass er während des Knastaufenthaltes so eine Veränderung... Nee, das war halt während, mal wieder draußen, sag ich mal. Ich verstehe jetzt, ja. Mhm. Also er war erst im Gefängnis, so, haben wir rausgekommen und... Jetzt hast du dich mit ihm ja schon eine ganze Weile beschäftigt. Ja. Nimmst du ihm das wirklich ab und glaubst du ihm, dass er sich umorientiert hat? Und ja. Das glaubst du ihm? Das glaube ich ihm, weil... meine Freundin, also unsere gemeinsame Freundin, sag ich mal, die kennt ihn jetzt auch schon seit einem Jahr. Ja. Und die bestätigt das auch. Erlebt. Ja. Bitte? Die bestätigt das auch. Die bestätigt das auch, ja. Was macht er denn vom Beruf im Moment? Im Moment sag ich mal, klar, mit so einem Lebenslauf findet man eine Arbeit, ne? Also er ist halt im Moment auf Arbeitssuche, hat aber jetzt durch mich ein Angebot bekommen als Lagerarbeiter. Das hat er auch schon mal gemacht. Ja, ist doch gut, ist doch okay. So, jetzt, das ist jetzt der Fall. Jetzt hast du den geschildert. Hält dich die Vergangenheit von ihm, was er gemacht hat, die Gesinnung, die er hatte, irritiert die dich jetzt in deinen Liebesgefühlen? Ist das das große Aber? Nee, das ist eigentlich nicht das Aber. Das Aber ist das Umfeld. Das einmal, was sagt Aber das Umfeld? Ist meine Mutter. Ja. Die, ich meine, meine Mutter weiß nur, dass er im Gefängnis war. Mhm. Sie weiß nicht, wie lange, und sie weiß auch nicht, dass er Neonazi war. Das weiß sie alles noch nicht. Und das ist meine Problem, dass ich weiß nicht, ob ich ihr das sagen kann, weil sie ist ein Mensch, sie verurteilt sehr schnell Menschen. Sie mag ihn jetzt auch schon nicht nur, weil er eben im Gefängnis saß, obwohl sie nicht weiß, was sie weiß wegen Körperverletzung. Wen gibt es noch außer der Mutter, wo du Bedenken hast? Also bei mir im Reitstall jemand. Ja. Und da habe ich das halt alles erzählt. Ja. Und daraufhin, ich sag mal, Blicke sagen mehr als 1000 Worte. Ja. Ja, hättest du ja vielleicht auch nicht gleich alles ausplaudern müssen. Ja, hab ich dann auch hinterher so überlegt. Aber es war jetzt eigentlich eine sehr gute Freundin gewesen und so. So, Stefan, jetzt will ich mal was sagen. Da hast du einen Freund gefunden oder einen Menschen, den du lieb hast. Oder ja, so, ne, wo du, sehr. Wo sich schon was entwickelt. Ja, sehr. Und der eine schlimme Vergangenheit hinter sich hat. Ja. Der aber jetzt schon seit 2 Jahren beweist, dass er es ernst meint und dass er ein anderes Leben lebt. Ja. Da finde ich, dass man sich einen feuchten Kehricht darum scheren sollte, was die Freundin im Reitstall denkt und auch, mach mal das Fendi aus. Ja. Und auch, so hart sich das anhört, auch sollte nebensächlich sein, was die Mutter denkt. Entscheidend ist dein Gefühl und entscheidend ist, dass du ihm glaubst, dass er sich wirklich verändern will und dass er sich verändert hat. Und dann kannst du nämlich jetzt auch noch dazu beitragen, dass er noch weiter sich verfestigt in seiner Veränderung. Nämlich indem du Einfluss auf ihn ausübst. Und da musst du auch gewappnet sein gegen die Kritik von außen, von der Mutter oder weiß ich es, von irgendwelchen Freunden. Das musst du dann gemeinsam mit ihm aushalten. Dann musst du, ja, das möchte ich ja auch. Musst du ein Schutzschild um mich herum bauen. Ja, und das ist eben mein Problem. Dass ich habe den total lieb. Das ist total, ich weiß auch nicht, das ist im Moment... So. Ja, dann rekrutiere aus diesem total Liebhaben auch die Kraft zu sagen, okay, das ist mein Freund und über den redet ihr jetzt nicht schlecht. Der hat viel Scheiße gebaut früher, aber jeder sollte auch nochmal eine Chance haben. Und ich lebe jetzt mit ihm ein neues Leben und er lebt dieses Leben auch schon seit 2 Jahren und er lebt es glaubhaft. Mhm. Lasst mich in Ruhe. Ja. Verurteilt die Menschen nicht nur, weil sie was Schlimmes in der Vergangenheit gemacht haben. Ja. Also da würde ich jetzt dir ganz klar sagen, steht zu deinem Freund. Nein, und auf jeden Fall. Fechte das mit ihm gemeinsam durch. Und ja, die Leute werden nach einer gewissen Zeit schon kapieren, dass du es ernst meinst. Und wenn er sich wirklich so erweist, wie du es geschildert hast, wird man das auch respektieren, hoffe ich, auf eine gewisse Dauer hin. Ja, das hoffe ich auch. Liebe Stefanie, grüß ihn schön. Mach ich. Und euch beiden toi toi toi. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Dunja, 31 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dunja. Ich habe ein Problem, und zwar, ich liebe immer noch meinen Freund oder Ex-Freund, soll ich sagen, und zwar, obwohl er mich verschlagen hat. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen? 2 Jahre. Ja. Und am Anfang war es auch gar nicht so. Und wie lange jetzt getrennt schon wieder? Jetzt getrennt seit Mai. Ja. Letzten Jahres. Mhm. Eben, der ist halt, Und am Anfang war das eine harmonische, zärtliche Beziehung? Mhm, genau. Und hinterher, was ist genau passiert? Ja, ich sag mal, ich habe eine Ausbildung gemacht und er hat auch keine Ausbildung und nichts. Und ich schätze mal, dass es da auch immer mehr Differenzen gab, dass er gesehen hat, ich schaffe es halt trotz allem, gell? Und dann bin ich schwanger geworden noch. Ja. Und er wollte sich abtreiben, was ich aber nicht gemacht habe. Ja. Gott sei Dank. Ja, und ich sag mir jetzt, im Nachhinein ist er aber so, es ist ja gerade in Therapie. Er möchte gerne nochmal einen Versuch haben. Ich liebe ihn immer noch, aber ich habe natürlich auch Angst, gell? Ja, nun erzähl mal weiter. Du hast gerade gesagt, dass er dich geschlagen hat. Wann und wie oft hat er dich geschlagen? In welchen Situationen und wie oft? Situationen sind eigentlich wegen Lappalien gewesen. Es waren Sachen wie, Jo, es war mal kein Geld da und dann hat es geheißen, ich wäre verschwenderisch, obwohl ich eigentlich sparsam bin. Mhm. Er hat aber Drogen genommen, also er hat Hasch geraucht, Heroin geraucht. Mhm. Und dann ging es um Kleinigkeiten wie ums Putzen, da war halt irgendwo nicht richtig geputzt. Also er hat ja dann einfach eine gescheuert oder was? Ja, es hat angefangen mit also ganz normale Ohrfeige mal irgendwann mal. Mhm. Und es hat dann auf einmal immer ausgeartet, wie wenn er gar nicht mehr er selber war. Mhm. Also in dem Moment war er von den Augen her ganz anderer Mensch. Wie schlimm hat er dich verletzt auch? Ja, also blaue Flecken habe ich gehabt. Also ich war zwar blutig, war ich jetzt nicht, aber meine Haare waren verfilzt hinten. Mal hat mir damals ein Haare gezogen, wo ich deine Schwangerschaft wollte mir im Bauch treten, dass das Kind also tot geht. Ja. Und hat dich auch ins Gesicht geschlagen? Hat mich auch ins Gesicht geschlagen. Ja. Also ich bin ein Brillenträger, die Brille ist auch kaputt gewesen, alles. Und ich wollte, bin also fast blind ohne Brille, gell? Er wollte in deinen Bauch treten. Du hast es irgendwie abgewehrt? Ja. Wie oft hat er dich geschlagen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Also es war sicher gegen Ende um die 10 Mal. Es wird halt immer heftiger, also. Von wem ging dann die Trennung aus? Hast du gesagt, ich möchte nicht mehr? Ich bin ins Frauenhaus. Also ich habe noch Sachen mit Polizei rausgeholt und dann bin ich ins Frauenhaus. Also so dramatisch war es schon? Ja, es war wirklich dramatisch. Also er wollte mich, er hat mich auch am Ende gewürgt an dem Tag. Und es war dann also der Stichtag, wo ich dann weg bin. Dann habe ich Angst gekriegt ums Leben von mir und um das Leben vom Kind auch. Ist das Kind geboren? Das Kind ist geboren, ja. Und alles gesund? Alles gesund. Alles gesund. So, jetzt bist du von dem seit Mai getrennt, seit Mai letzten Jahres. Und du erzählst mir jetzt eine richtige Horrorgeschichte, die du erlebt hast. Und du erzählst mir im gleichen Atemzug, ich komme von dem nicht los. Ja. Wer soll das verstehen? Ich verstehe es selber nicht. Ich bin früher genauso ein Mensch gewesen, wo ich gesagt habe, ich verstehe Frauen nicht, die geschlagen worden sind und trotzdem zu dem hingehen. Aber es sind ja so, es sind immer zwei Seiten. Die eine ganz liebe Seite und die andere extreme Seite. Ja, Dunja, aber ich bin der Auffassung, dass die guten Seiten von Menschen dadurch kaputt gemacht werden, wenn sie sich so aufführen, wie du gerade von deinem Freund gesprochen hast. Wenn ein Mann eine Frau schlägt in einer Beziehung, kann der vorher noch so nett und freundlich gewesen sein, ist dieser Mann für mich unten durch. Es muss gar nicht immer das Körperliche sein. Wenn jemand in der Beziehung den anderen demütigt oder ihn wirklich verletzt oder ihn ganz schlecht behandelt, reicht das auch schon aus, finde ich, um zu sagen, das Gute wird dadurch aufgehoben. Und wenn so schlimme Sachen passiert sind, wie du sie gerade geschildert hast, mein Gott nochmal, halt doch dieses Schlimme immer dagegen, wenn so die auch guten Erinnerungen an die frühe Zeit kommen. Die müssen doch dadurch zumindest relativiert werden. Ich meine, jetzt ist er aber auch schon seit 11 Wochen in Therapie, deswegen... Ist doch egal. Also ich weiß nicht, weißt du, wenn der euer gemeinsames Kind kaputt treten wollte, so muss man das doch sagen. Ja, stimmt. Wenn der dich würgen wollte, dann ist dieser Mensch, finde ich, für alle Zeiten, als Liebespartner, ist er aus dem Rennen. Für alle Zeiten. Ja, ich meine, klar, es ist im Hinterkopf halt immer drin, gell? Ich meine, wenn ich jetzt so vermisse, er ist nicht da, vermisse ich ihn schon. Aber was vermisst du denn da? Was vermisst du? In der letzten Zeit war es doch wahrscheinlich nur Angst, die du bei ihm hauptsächlich empfunden hast. Ja, das stimmt, ja. So, was vermisst du denn dann bei dem? Mit Polizeihilfe musstest du die Sachen rausholen. Du warst im Frauenhaus. Ich ermesse schon, was da alles abgegangen ist bei euch. Was vermisst du? Ja, das andere, halt im Arm genommen werden, reden miteinander, halt das andere, wo halt auch mal fürsorglich sein könnte. Aber das ist alles Lüge bei diesem Menschen, weil er sich so auch verhalten hat, wie du es gerade geschildert hast. Das sind die zwei Seiten. Ja, das andere stimmt alles gar nicht. Es ist verlogen. Es ist nichtig. Ich frage mich, wie überhaupt man wieder jemanden so vertrauen kann, der das Gut, das ist natürlich das andere, wenn man sowas erlebt hat, dass man erstmal gebeutelt ist und sehr vorsichtig ist. Und man muss sehr, wiederum, man darf nicht den Fehler machen, dass man den nächsten Menschen mit einer Überskepsis überzieht. Ne? Dass man zu vorsichtig ist und in jeder Handlung irgendwie nur das Böse sieht. Aber ich finde, der nächste Schritt ist erstmal für dich, dass du wirklich loslässt von diesem Typ. Mhm. Und dich überhaupt gar nicht erst damit beschäftigst, da irgendwie wieder was einzugehen. Will er es denn eigentlich? Meldet er sich? Will er wieder zu dir kommen? Ja, allerdings. Also er macht deswegen Therapie. Jetzt ist er auch, also ja, bemüht um den Kleinen, muss ich sagen. Mhm. Er strengt sich an. Er ruft mich auch an und sagt auch, wo an seine Grenzen stößt in der Therapie, auch wenn sie ihn reizen. Mhm. Und er auch aggressiv gemacht wird. Und er hat schon mal eine gemacht, da ist er nach 3 Wochen abgehauen. Mhm. Und jetzt ist er aber, er hält es aus. Und sie provozieren ihn auch dort. Es ist ja sehr löblich, dass er das macht und dass er sich dem Ganzen auch unterzieht. Das finde ich auch sehr gut. Und sicher soll er auch irgendwann nochmal eine Chance kriegen. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde, dass es bei euch jetzt zu frisch noch alles ist. Und es wäre schon viel getan, wenn ihr zumindest einen guten freundschaftlichen Kontakt hättet, auch um Eltern, gute Eltern zu sein für euer Kind. Mhm. Aber als Beziehung würde ich an deiner Stelle erstmal schon sehr auf Distanz gehen, wenn du das so schaffst, nur eine freundschaftliche Ebene mit ihm hinzukriegen. Ich bin jetzt mal schon überlegt, ob es eine Möglichkeit, ob ich dann einfach getrennte Wohnungen belasse, ja. So dass jeder seinen Freiraum hat. Ja. Und dann kann man immer noch ein paar Jahre mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja, absolut. Hast du etwa überlegt, ihn nach der Therapie wieder in deine Wohnung zu nehmen? Als zusammenziehendes Das könnte ich jetzt noch nicht. Mhm. Das wäre zu früh. Nein, lass das mit den getrennten Wohnungen. Mhm. Versuche einen schon im Sinne oder für das Kind welche Auffassung hat er denn jetzt dem Kind gegenüber, dass er noch von einem Jahr kaputt treten wollte? Also er schämt sich total und der Kleine, also den liebt er über alles jetzt. Mhm. Mhm. Er war ja auch schon mal da, hat ihn besucht und hat also wirklich super um ihn gekümmert auch. Mhm. So, gut, das ist ja auch gut. Mhm. Dann versuch es doch mal auf dieser Ebene zu belassen, dass er sich um das Kind kümmert, du beobachtest ihn weiter scharf, ob es wirklich auch ernst ist, ob die Therapie anschlägt und ob es dann auch möglich ist, dass ihr vielleicht eine solide, erstmal freundschaftliche Ebene findet. Und da muss man weitersehen. Eben, klar, das Beste erstmal ganz langsam alles angehen lassen. Ja, und versuche einfach mal vielleicht auch als Liebhaber von dir zu verabschieden. Dass du auch offen wirst für eine andere Partnerschaft. Naja, eben so Liebhaber wird sowieso im Moment nicht. Also er war zwar da, aber also ich habe zwar schon, wenn er nicht da ist, das sexuelle Verlangen nach ihm. Mhm. Aber wenn er da ist, absolut nicht mehr. Mhm. Dann ist es doch eher so ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, das ist gut. Wenn das einigermaßen funktionieren würde, wäre ja schon sehr viel damit getan. Und halte dir wirklich auch nochmal, auch wenn er jetzt eine Therapie macht und so weiter, er muss noch viel unter Beweis stellen, ob er sich verändert. So schnell das geht stimmt, das alles nicht. Ne? Das ist alles noch zu frisch. Es ist ja nicht mal ein Jahr her. Der muss noch viel, viel ackern, um dass man sagt, okay, der meint es wirklich ernst und der den kann man anders sehen jetzt. Im Moment wäre ich da noch vorsichtig. Ja, das stimmt schon. Alles Gute. Okay, danke, gell? Tschüss. Tschüss. Tobias, 20. 20, hi. Ja. Hi, Tobias. Ich wollte mit dir über den schlimmsten Fehler meines Lebens reden. Ja. Ich habe meine Freundin geschlagen und ich weiß, die Beziehung ist seitdem nicht mehr so, wie sie früher war. Das heißt, ihr seid noch zusammen im Moment? Wir sind im Moment noch zusammen. Wie lange seid ihr schon zusammen? 1,5 Jahre. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du sie geschlagen hast? Ich hatte geglaubt, dass sie mir fremdgegangen ist oder dass sie einen anderen hat. Aber das hat sich dann als unwahr herausgestellt. Mhm. Und wie hast du sie geschlagen? Ins Gesicht. Einmal? Zweimal. Mhm. Heftig? Ja, Nasenbein war gebrochen. Nasenbein war gebrochen. Das heißt, sie war im Krankenhaus? Mhm. Mhm. Wurde auch gerichtet oder wie das da heißt. Im Fachbegriff kenne ich jetzt nicht. Mhm. Das liegt jetzt wie lange zurück? 3 Monate. 3 Monate. Mhm. Und seitdem hat sie also mir gegenüber auch nicht mehr das Vertrauen. Ich meine, irgendwo kann ich es natürlich auch verstehen. Ja, Tobias, nicht nur irgendwo, sondern das kann man verstehen. Ja. Stell dir mal vor, dir haut jemand so volle Kanne in die Schnauze, dass dein Nasenbein gebrochen ist. Da wärst du auch sehr irritiert. Ja. Um es mal gelinde auszudrücken. Ja, und recht hast du. Und wir sind danach wieder zusammengekommen. Sie hat mir noch eine zweite Chance gegeben, weil sie kennt meine Vergangenheit, weil ihre Mutter war meine damalige Sozialpädagogin beim Jugendamt. Mhm. Und aufgrund dessen kennt sie meine Vergangenheit. Und ich glaube, aufgrund dessen hat sie mir noch eine zweite Chance gegeben. Mhm. Deine Vergangenheit heißt, du hast eine schwierige Vergangenheit hinter dir. Ja. Mhm. Also seitdem ich 10 bin, habe ich nicht mehr zu Hause gelebt, also Heimaufenthalte, alles, was dazugehört. Ja. Ich wurde dann bis ins Ausland abgeschoben irgendwann und... Okay, und so weiter. Aber das rechtfertigt nicht, dass man sowas macht, ne? Nein, und dann kam es irgendwann zu diesem Ausrutscher. Also der schlimmste Fehler meines Lebens und das bereue ich ohne Ende. Hast du vorher sowas bei Mädels auch schon mal gemacht? Nein, noch nie. Hast du dich bei ihr richtig entschuldigt? Ich habe mich bei ihr entschuldigt, aber ich weiß, dass sie mir das niemals verzeihen kann und wird. Und es geht mir auch gar nicht darum, dass sie mir verzeiht. Es geht mir nur darum, dass sie irgendwann sieht, dass ich ernst meine mit der Entschuldigung, dass sie das wenigstens sieht. Naja, du würdest schon wollen, dass sie dir verzeiht, weil du dich wahrscheinlich wieder in die Beziehung zurücksehnst, so wie sie vorher war. Ja, früher war die Beziehung total schön. Wir haben unheimlich viel unternommen und waren viel draußen, haben uns viel mit Freunden getroffen und heute. Weißt du, Tobias, aber auch dieses Verhalten. Nehmen wir mal an, sie hätte einen anderen Freund gehabt. Ja. Dann rechtfertigt das. Nein. Was du gemacht hast, auch nicht. Nein, ja, es gibt gar keine Rechtfertigung, nein, das gibt's gar nicht. Nein, aber da würde ich mir auch insofern mal in die eigene Nase packen, was ist mit mir los, dass ich in einem bestimmten Fall, bei dem Verdacht zum Beispiel, dass meine Freundin fremd geht, so ausraste? Was ist denn mit mir los? Ja, ich denke mal, das waren mehr noch Sachen, die irgendwo aufgestaut waren, also auch aus meiner Vergangenheit, denke ich mal, irgendwo. Und dann einfach das falsche Ventil sich gesucht haben und das bereue ich heute unheimlich. Und so, jetzt gibt es, glaube ich, nur den einzigen Weg. Also sie hat sich ja nicht von dir getrennt, sie hat sich ja weiter auf die Beziehung eingelassen. Also wir waren dann erst ein paar Wochen getrennt und sie ist dann wieder auf mich zugekommen. Mhm. Sie hat dann versucht, mit mir zu sprechen und weil ich konnte oder wollte sie ganz frisch danach auch nicht sehen. Ich habe das auch erst die ersten 3 Tage total verdrängt. Also immerhin hat sie den ersten Schritt getan und sie ist trotz ihrer Demütigung, Erniedrigung und körperlichen Verletzung auf dich zugekommen. Ne? Das muss man ja auch schon mal so sehen, immerhin. Jetzt ist das Ganze erst 3 Monate her. Ich finde, das ist wenig, das ist eine kurze Zeit. Ja. Dass das in diesen 3 Monaten noch alles irgendwie anders ist als vorher, finde ich völlig nachvollziehbar und normal. Ja. Ich glaube, die einzige Chance, die du hast, dass sie dir vielleicht verzeiht und dass alles wieder so wird, wie es war, ist, dass du jetzt mit sehr, sehr, sehr viel Geduld um neues Vertrauen wirbst bei ihr und dich einfach super ordentlich verhältst und korrekt verhältst. Ja, da liegt das Problem. Also sie hatte jetzt, dadurch, dass ich die Vergangenheit hatte, sie war arbeiten und ich war zu Hause und das schafft natürlich auch nicht das größte Vertrauen, dass ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitze und sie geht arbeiten dann auch und jetzt auch noch dazu. Und das, warum irritiert das Vertrauen? Weil es sieht jetzt so aus, als würde ich gar nichts tun und ich komme irgendwie blöd dabei vor, dass sie arbeiten geht den ganzen Tag, abends nach Hause kommt, ich sitze den ganzen Tag zu Hause, habe nichts zu tun, so ungefähr. Mhm. Ich meine, ich kann mich mit Freunden treffen oder so, aber das meine ich ja gar nicht. Es geht mir darum, sie geht wirklich arbeiten, sie bringt das Geld nach Hause. Mhm. Und das nach dem, was passiert ist. Und ja, aber du könntest dich ja auch, hast du irgendwas gelernt? Nein, eben nicht, das ist es ja. Und warum unternimmst du nichts? Du bist gerade erst 20 Jahre alt. Ja, ich mache Jobs, also Nebenjobs und so weiter und so fort. Und aber das ist alles ziemlich schwierig. Und was hast du für eine Schulausbildung? Gar keine. Also sprich, ich bin nach der 7. Klasse abgegangen. Warum machst du keinen Schulabschluss nach? Das habe ich schon 3 oder 4 Mal versucht, aber das ist dann... Warum versuchst du es nicht ein 5. Mal? Ja, irgendwie klappt, ich habe immer seitdem habe ich das Problem, ich habe mich immer mehr zurückgezogen, in mich selbst. Ja, aber Tobias, das ist ja alles keine Entschuldigung. Nein, ich kann mich... Du kannst ja im Prinzip nur auch Respekt kriegen bei deiner Freundin, weil sie kann vor dir nur Respekt kriegen, wenn sie merkt, der tut auch was. Der verhält sich A, mir gegenüber vernünftig jetzt. Und der hat nur mal Pech gehabt bisher in seinem Leben. Das kann man ja niemandem zum Vorwurf machen. Nein, das aber du könntest ja, du bist ja noch so jung, du könntest ja jetzt sagen, okay, ich habe eine scheiß Vergangenheit hinter mir. Ja. Aber ich versuche jetzt was aus meinem Leben zu machen. Mhm. Ich bin 4-mal gescheitert, den Hauptschulabschluss nachzumachen. Mhm. Ich versuche das jetzt ein 5. Mal. Und ich glaube, dass das deine Freundin auch beeindrucken würde. Du musst nur irgendwas tun. Wenn du da den ganzen Tag rumhängst, würde mich das, wenn ich deine Freundin wäre, auch nerven. Was soll denn das? Der ist 20 Jahre alt, der kann da irgendwas machen. genauso sieht sie das ja auch. So, und das liegt jetzt an dir, dass du handelst, agiere, tu was. Ja, okay. Ja, ich meine, ich will die Beziehung natürlich schon irgendwie wieder kitten. Ja, dann tu es für die Beziehung. Und du tust es gleichzeitig für dich auch. Ich glaube, dass deine Freundin sehr beeindruckt sein wird, wenn die plötzlich mitkriegt, Mensch, er macht ja was. Er versucht jetzt was, er unternimmt was, er versucht einen Schulabschluss noch zu machen oder was Vernünftiges, irgendwas zu machen. Ja, okay. Danke, Domian. Alles ja. Gute. Okay, danke. Tschüss. Ja. Okay, tschüss. Tim, 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, um was geht's? Es geht also um meinen leiblichen Vater, den ich also jetzt seit 6 Jahren mittlerweile wieder guten Kontakt habe. Also meine Eltern haben sich, da war ich ungefähr 5, haben sie sich getrennt. Und ich habe also jetzt, wie gesagt, seit 6 Jahren wieder guten Kontakt und musste leider Gottes letzte Woche Donnerstag von meiner Mutter erfahren, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. Ich weiß also... Also er hat es dir nicht selbst gesagt? Er hat es mir nicht selbst gesagt, nein. Dann habe ich meine Mutter also gefragt, wie schwer dieser Darmkrebs ist, ob der operabel ist oder nicht. Und sie konnte mir also keine neuere Auskunft darüber ausgeben. Und das macht mich momentan leider ein bisschen fertig. Ich habe also auch probiert, ihn zu erreichen. Ja. Hatte aber bisher leider keinen richtigen Erfolg dabei. Also ich habe ihn auch zwar auf dem Anrufbeantworter gesprochen, aber bisher kam da noch keine Rückmeldung. Wie sah denn der Kontakt eigentlich so in den letzten Jahren aus? Wie oft habt ihr euch gesehen oder gesprochen? Man kann eigentlich sagen, regelmäßig einmal in 3 Monaten, also nicht sehr häufig. Na gut, aber immerhin, einmal in 3 Monaten ein Treffen irgendwie. Ja, richtig. Was habt ihr unternommen? Essen gegangen oder was habt ihr gemacht? Ja, wir sind also, wie man sich das normal vorstellt, durch die Stadt irgendwo gebummelt mal irgendwo in einen Freizeitpark gegangen oder wie auch immer. Verstehe, ja. So, und jetzt, nachdem du die Nachricht erfahren hast von deiner Mutter, gibt es keine Rückmeldung bei ihm, nachdem du versucht hast, ihn zu erreichen? Ja, bisher noch nicht, aber ich würde nicht sagen, dass es daran liegt. Aber das Allerbeste wäre natürlich, wenn du als sein erwachsener Sohn persönlich mit ihm über das Problem sprechen würdest. Meinst du, dass ihm das peinlich ist, dass deine Mutter das gesagt hat? Nein, weil die beiden haben ja miteinander gesprochen. Achso, er weiß schon, dass du es weißt. Gehe ich mal von aus. Ja. Also muss er damit rechnen, dass du ihn ansprichst darauf? Ja. Also liegt es jetzt daran, so schnell wie möglich einen Kontakt zu ihm zu finden? Ja, genau. Ist das so schwer? Hat er kein Mobiltelefon? Oder ja, doch. Wohnt er so weit entfernt? Oder warum ist es so schwer, ihn zu erwischen? Ja, also er wohnt nicht weit entfernt. 25 Kilometer ungefähr, ist also nicht so die Weltreise. Dann fahr doch mal hin. Ja, könnte ich machen. Stimmt, aber wie gesagt, er arbeitet auch sehr viel. Und ja, okay, aber Menschen arbeiten nicht Tag und Nacht. Und es ist ja jetzt was Dramatisches vorgefallen. Da kann man ja als Sohn auch vielleicht mal ohne große Vorbereitung und Ankündigung mal den Vater besuchen fahren. Lebt er alleine oder mit einer neuen Frau? Soweit ich weiß, lebt er alleine. Ja. Mensch, fahr hin zu ihm, red mit ihm. Und dann kannst du alles, wird er dir alles erklären, was los ist mit ihm. Hast du denn jetzt in diesen letzten Jahren eigentlich einen guten Draht zu ihm gefunden? Oder würdest du sogar sagen, dass du ihn liebst, dass es dein Vater, dass da schon tiefe Gefühle entstanden sind? Ja, ich betrachte ihn als meinen vollwertigen Vater, ja. Also ich habe einen super Kontakt zu ihm. Ja, also hinfahren, reden, Tobias. Nicht lange rumlamentieren. Setz dich ins Auto oder was ich mit der Bahn, fahr hin. Ja, da gibt es dann auch dieses Problem, dass ich da so ein bisschen Bahn vorhabe. Ne? Also ja, aber da musst du dann mal durch. Dein Vater hat schon das schwere Schicksal, an Krebs erkrankt zu sein. Da darfst du nicht deiner Feigheit nachgehen, das nicht ansprechen zu wollen. Da musst du jetzt durch. Das ist nun mal so. Und er wird sich vielleicht wahrscheinlich sogar auch sehr freuen, dass du dich sorgst und dich um ihn kümmerst und dann auch für ihn da bist. Musst du hin, schnell, so schnell wie möglich. Okay? Okay. Alles Gute, Tobias. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Anne Buchholz. Morgen haben wir eine Themensendung. Morgen heißt das Thema Gerüche. Ich möchte mit euch über Gerüche reden, über üble Gerüche, über Geschichten, die ihr schon erlebt habt mit ganz üblen Gerüchen, mit schönen Gerüchen, mit erotischen Gerüchen. Vielleicht gibt es Menschen, die ihr nicht riechen könnt oder euren Partner nicht riechen könnt. Wenn ja, was könnt ihr an dem nicht riechen? Oder arbeitet ihr in einem Beruf, wo ihr konfrontiert seid mit sehr schlimmen Gerüchen oder ungewöhnlichen Gerüchen? All sowas möchte ich gerne mit euch morgen besprechen. Ihr könnt immer auch anrufen, morgen wieder, wie immer, um 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111 und um 1 sind wir im Radio und im Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss.